So, wenn ich das jetzt anmache, dann nimmt der alles auf, was da rechts und links erzählt wird. Aha. Was machst du gerade? Essen. Spaghetti Bolognese. Spaghetti sind keine Spaghetti. Sind Nudeln. Nudeln mit Hackfleischsoße. Ganz genau. Wer hat die gekocht? Und Käse. Du. Ah, ich hab sie gekocht. Du isst das kalt? Was? Du magst das kalt? Ja. Warum? Weil es lecker ist. Ist ja mehr so ein Bolognese-Nudelsalat dann, oder? Ja. Okay. Wann musst du los? Ah, das war die Gabel. Ich glaube, auch die haben wir gehört. Ja, 10 Minuten. 10 Minuten. Vor. 10 Minuten. Oh, die Gabel klebt am Fuß. Gar nicht schlecht. 10 Minuten vor was? Vor vier. Ah, da ist ja noch Zeit ohne Ende. Da ist ja noch jede Menge Luft. Okay, mach ein Blatt Salat dabei oder so. Nö. Tschüss. Ja, tschüss.